Dido von Vergil, übertragen von Friedrich von Schiller. Freie Übersetzung des vierten Buchs der Aeneide. Doch lange schon im stillen Busen nährt die Königin die schwere Liebeswunde. Ergriffen tief hat sie des Mannes Wert, des Volkes Glanz und seines Ruhmes Kunde. An seinen Blicken hängt sie seinem Munde und leise schleichend an dem Herzen zehrt ein stilles Feuer. Es entfloh der Friede, der goldne Schlaf von ihrem Augenlide. Kaum zog Aurorens Hand die feuchte Schattenhülle vom Horizont hinweg, als ihres Busens Fülle ins gleichgestimmte Herz der Schwester überwallt. Ach, welche Zweifel sind's, die schlaflos mich durchbohren, Geliebte, welcher Gast zog ein zu unsern Toren, wie edel, welche männliche Gestalt, wie groß sein Mut, sein Arm wie tapfer im Gefechte, gewiß, er stammt von göttlichem Geschlechte. Durch welche Prüfung ließ das Schicksal ihn nicht gehen? Gemeine Seelen wird das feige Herz verklagen. Du hörtest, welche Schlachten er geschlagen. Ja, könnte Liebe je in dieser Brust erstehn, seit mein Sichäus in das Grab gestiegen, und wäre mein Entschluss, mein Abscheu zu besiegen an Hymens Banden, soll ich dir's gestehn? Der Einz'ge könnte schwach mich sehn. Ja, Anna, ohne Rückhalt soll vor dir das Herz der Schwester sich erschließen. Seitdem ein Brudermord Sichäos mir, der meine erste Liebe war, entrissen, seit meiner Flucht war dies der erste Mann, der meinem Herzen Neigung abgewann, der erste, sag ich dir, der mich zum Wanken brachte. Neu ist die Glut erwacht, die einst mich selig machte. Doch er schlinge Tellus mich hinab, mich schleudre Jovis Blitz hinunter zu den Schatten, zu des Avernus bleichen Schatten, hinunter in das ewig finstre Grab, eh daß ich deine heiligen Gesetze, Schamhaftigkeit und meinen Eid verletze. Er nahm mein Herz dahin, ihm war's zuerst geweiht, sein bleibt's in alle Ewigkeit. Sie spricht's und ihren Schoß betauen milde Zähren. O, über alles mir Geliebte, gibt die Schwester ihr zurück. Allein und ungeliebt willst du verblühen, den Kummer ewig nähren, die Wonne, die aus holden Kindern lacht, der Venus süße Freuden, dir versagen, nach solchen Opfern, meinst du, fragen die Toten in des Abgrunds Nacht? Und sei's, hat denn der vielen Freier einer dein kummerkrankes Herz zur Liebe je geneigt? Von allen kriegerischen Fürsten keiner, die Afrika in seinem Schoß gezeugt, selbst der, vor dem die Libyer erbeben, den Tyros längst gast, selbst Jarbas konnt's nicht, und einer Neigung willst du widerstreben, für die dein Herz so mächtig spricht? Vergaßest du, wo du dich eingewohnet, daß ohne Zaum hier der Numider jagt, der unbezwungne Gätuler hier thronet, die Suchte dort die Landung dir versagt, hier unwirtbare Wüsten dich umgrausen, dort der Barzäer wilde Völker hausen, der Bruder selbst, des Habsucht du entflohn, und Tyros Waffen, dich von Osten her bedrohn? Glaub mir, die Götter, die dich lieben, Lucina selber war's, die an Karthagos Strand die Schiffe dieser Fremdlinge getrieben. Welch eine Stadt seh ich durch dieses Eheband, welch einen Thron, o Schwester, sich erheben, zu welchen strahlenvollen Höhen wird der Karthager-Name schweben, wenn solche Helden uns zur Seite stehen. Versöhne du nur erst der Götter Zorngericht durch frischer Opferblut, die Fremdlinge zu halten, lass königlich des Gastrechts Fülle walten, an Gründen sie zu fesseln, fehlt es nicht. Seht die zerbrochnen Schiff, seht, wie die Nebel rauchen, die See noch stürmt, Orion Regen zieht. So wusste die zur Glut den Funken aufzuhauchen, die Hoffnung naht und das Erröten flieht. Jetzt fragt sie das Geschick an blutigen Altären, dir, Phöbus, der das Künftige enthüllt, dir, Städte gründende Demeter, quillt zweijähriger Rinderblut, dir, Promius zu ehren, vor allen Juno, dir, der Ehenschützerin. Vor dem Altar sieht man die schönste aller Frauen den Becher in der Hand, Karthagos Königin des weißen Rindes Haupt mit heil'ger Flut betauen. Bald geht sie vor der Götter Angesicht an den noch dampfenden Altären auf und nieder, beschenkt die schon Beschenkten wieder und forscht, was rauchend noch das Eingeweide spricht. Betörtes Sehervolk, befreien Gebet und Opfer wohl das schwer befangene Herz? Am innern Mark zehrt der verhehlte Schmerz und spottet eurer Träumereien. Der Flammen unheilbare Pein treibt sie, die Türerstadt im Wahnsinn zu durcheilen. So flieht die Hindin, die in Kretas Hain mit zwecklos abgeschossenen Pfeilen der ferne Jäger traf, in ihrem Fleisch das Rohr des Todes, das der Feind verlor, betaut sie die durcheilten Felder mit ihrem Blut und Diktes finstre Wälder. Jetzt führt sie durch Karthago ihren Gast, zeigt prahlend ihm der Mauern stolze Last und lässt vor seinem Blick die Größe Sidons prangen. Ein flüchtiges Gespräch wird schüchtern angefangen, schnell reißt die Furcht es wieder ab, kaum bricht der Abend ein, so winkt das Mahl. Sie fordert von Trojens Fall aufs Neu von ihm Bericht und nährt die Glut, die in dem Herzen lodert. Trennt endlich sie der strenge Ruf der Nacht und winkt der Sterne sinkend Licht zum Schlummer, so nährt sie einsam ihren Kummer und sein verlassenes Polster wird bewacht. Abwesend hört sie ihn, verschlingt sie seine Züge, Herz den Askan des teuren Vaters Bild, ob sie vielleicht die Leidenschaft betrüge, die glühend ihren Busen füllt. Der Turme hochgeführte Lasten erlahmen bald in ihrem muntern Lauf, kein Wall, kein Giebel steigt mehr auf und tausend fleißige Hände rasten. Der jugendmüßger Arm entwöhnt sich von dem Speer. Im Hafen tönt kein Hammer mehr und unvollendet trauert das Gerüste, das prahlend schon die Wolken küsste. als Zeus' Gemahlin sie von Liebesflammen brennen und selbst des Rufes Stimme trotzen sah, begann sie so zur schönen Cypria. Glorwürdiges, man muß bekennen, habt ihr vollbracht, du und dein wackrer Sohn, mit reichem Raub zieht ihr davon, ein wahres Heldenwerk, ein Weib zu überlisten wert, daß zwei Götter sich mit ihrer Allmacht rüsten. So scheint es doch, man habe meinen Sitzen und meiner Puner treu nicht sonderlich getraut. Doch wo das Ziel, wozu in Kämpfen uns erhitzen, lass Friede sein und Dido werde Braut. Du hast's erreicht, sie liebt, sie rast von Liebesflammen, sei's denn, sie werde dieses Phrygos Magd, dir sei der Türer Volk zum Mitgift zugesagt, wir beide schützen es zusammen. Idalia durchdrang der Rede list'gen Sinn, das Reich Hesperiens den Teukriern entrissen, in Libyens Grenzen einzuschließen, und schlau erwidert ihr der Schönheit Königin. Wer wäre Tor genug, mit deiner Macht zu streiten und dein Erbieten feindlich zu verschmähn? Nur müsste, was durch uns geschehn, das Glück zum guten Ende leiten. Zu wenig bin ich selbst mit dem Geschick vertraut, doch wird es Jupiter gestatten, dass der Trojaner an den Türer baut, dass beide Stämme sich in eins zusammengatten, zu einem Volk vereint durch ew'gen Bund. Du, seine Gattin, magst dich bittend an ihn wenden, neig ihn durch deinen hochberedten Mund, ich will das Übrige vollenden. Darüber lass Saturnien gewähren, gibt ihr des Himmels Königin zurück. Doch wie dies dringende Geschäft mit Glück zu enden sei, lass mich vor allem dich belehren. Sobald der erste Morgen tagt und Titans Strahlen kaum die junge Welt bescheinen, führt in den nächstgelegnen Hainen die Liebestrunkene den Teukrer auf die Jagd. Wenn das Geschwader nun auf flügelschnellen Rossen dahinschwebt, mit dem Garn das Wildgeheg umzäunt, send ich von oben her, vermengt mit schwarzen Schlossen, ein Ungewitter ab. Der ganze Himmel scheint im Wolkenbruch herabgeflossen, durch die zerrissenen Lüfte kracht mein Donner und Gewitternacht trennt von dem Fürstenpaar die fliehenden Genossen. In einer Grotte wird alsdann die Königin mit dem Trojaner sich zusammenfinden. Dort werd ich gegenwärtig sein und, bin ich deiner nur gewiss, auf ewig sie verbinden. Dort kröne Hymen ihrer Herzen bunt. Ihr winkt die andere zu mit hochzufriedenen Blicken, ein Lächeln schimmert um der Göttin Mund, daß ihr's geglückt, die Feindin zu berücken. Indes war Eos leuchtendes Gespann aus blauer Wogen Schoß gestiegen. Beim ersten Gruß der Göttin fliegen Karthagos Pforten auf. Es fluten Ross und Mann zu munterm Schwarm laut lärmend durch die Felder. Das weite Garn, den Jagdspieß in der Hand, kommt der Massylier im Flug dahergerannt, es schnaubt der Doggen Spürkraft durch die Wälder. Am Eingang des Palastes harrt der Königin, die noch am Putztisch säumet, der Punerfürstenschar und an den Stufenschacht in Gold und Purpur prächtig aufgezäumet das stolze Ross der edeln Jägerin und knirscht voll Ungeduld in die beschäumten Zügel. Auftun sich endlich des Palastes Flügel, umringt von Volk, erscheint Karthagos Königin. Ein thürisch Oberkleid, geschmückt mit buntem Saum, umfließt die schönen Glieder. Durch ihre Locken ist ein goldnes Netz gestrickt, vom Rücken schwankt der volle Köcher nieder. Von goldnem Haken wird der Purpur aufgeknüpft, ihr folgt der Phryger Schar, mit kindschem Jubel hüpft Askan voraus, und alle zu verdunkeln, sieht man Aeneen selbst im mittlern Reihen funkeln. So wenn Apoll zu Delos heimschem Herd von seinem Wintersitz am Xanthus wiederkehrt, da lebt Gesang und Tanz die festlichen Altäre, umjauchzt der Agathyrsen bunte Schar, der Kreter, der Dryopen Heere. Er selbst, den zarten Zweig des Lorbeers in dem Haar, durch dessen Wellen sich ein goldnes Band gezogen, steigt von des Zynthos Höhn, und ihn umrauscht der Bogen. So majestätisch zog Aeneas jetzt heran. Kaum hatte man der Berge Höhn erstiegen, kaum aufgescheucht das Wild auf unwegsamer Bahn, so warfen Gemsen sich und wilde Ziegen im Sprung vom steilen Fels und vom Gebirge fliegen durch der Gefilde weiten Plan der Hirsche scheue Herden, von den Wogen des aufgerührten Staubs den Blicken bald entzogen. Den raschen Renner tummelt ab und auf Askan im tiefen Tal mit kindischem Vergnügen bemüht, in vogelschnellem Lauf jetzt diesen, jenen dann wetteifernd zu besiegen. Wie feurig lechzt sein junger Mut zu treffen auf des Ebers Wut und einmal doch in diesem scheuen Haufen auf einen Löwen anzulaufen. Indessen kracht des Himmels ganzer Plan von fürchterlichen Donnerschlägen. Auf schwarzen Flügeln bringt ein heulender Orkan geborstner Wolkenflut des Hagels finstern Regen. Erschrocken fliehen auf zerstreuten Wegen die Punier, die Teukrer mit Askan, in Klüften sich, in Höhlen einzuschließen, in dem von Bergen schon sich Wetterbäche gießen. In einer Felsenkluft, Elisa, findest du mit dem Trojanerfürsten dich zusammen, dem Bräutigam führt Juno selbst dich zu, und Mutter Telus winkt. Der Horizont in Flammen bezeugt den unglückselgen Liebesbund, statt Hochzeitfackeln leuchten dir die Blitze und heulend stimmt der Oreadenmund dein Brautlied an auf hoher Felsenspitze. Der Fürstin Glück entfloh mit diesem Tag, nichts kann aus ihrem Taumel sie erwecken, nicht das verklagende Gerücht vermag, aus ihrer Trunkenheit die Rasende zu schrecken. Jetzt kein Gedanke mehr in scheuer Heimlichkeit des Herzens Glut der Neugier zu entrücken. Der Ehe heilger Name wird entweiht, die Schuld der Leidenschaft zu schmücken. Alsbald macht das Gerücht sich auf, die große Post durch Libyen zu tragen. Wer kennt sie nicht? Die Kräfte schöpft im Lauf der Wesen Flüchtigstes, die schnellste aller Plagen. klein zwar vor Furcht kriecht sie aus des Erfinders Schoß, ein Wink, und sie ist riesengroß, berührt den Staub mit ihrer Sohle, mit ihrem Haupt des Himmels Pole. Das ungeheure Kind gebar einst Tellus Wut, zu rächen am Olymp den Untergang der Brüder, die jüngste Schwester der Gigantenbrut, behend im Lauf mit flüchtigem Gefieder, groß, scheußlich, fürchterlich, so viel es Federn trägt, mit so viel Ohren kann es um sich lauschen, durch so viel Augen sieht's, so viele Rachen reckt es auf, mit so viel Zungen kann es rauschen. Winkt Hekate die laute Welt zur Ruh, so fliegt es brausend zwischen Erd und Himmel, kein Schlummer schließt sein Auge zu. Am Tage sucht's der Städte rauschendes Getümmel, da pflanzt es horchend sich auf hoher Türme Thron und schreckt die Welt mit seinem Donnerton. So eifrig, Lästerung und Lügenfest zu halten, als fertig, Wahrheit zu entfalten. Jetzt brand es schadenfroh, die mannigfachsten Sagen, wahr oder falsch, gleich viel durch Libyen zu streun. Ein trojischer Aeneas soll gekommen sein, der schönen Dido Hand im Raub davon zu tragen, zerfließen soll in üppigen Gelagen die lange Winterzeit dem schwelgerischen Paar. Vergessen sie, ihr Reich zu schirmen vor Gefahr, er neue Kronen zu erjagen. Zu Jarbas nimmt das Untier seinen Lauf, weckt in des Königs Brust die alten Liebesflammen und türmt des Zornes Donnerwolken auf. Es rühmt sich dieser Fürst von Amon abzustammen, dem die entführte Garamantis ihn gebar. Des Stifters hohe Abkunft zu bezeugen, sieht man in seinem Reich unzählige Tempel steigen, und hundertfach erhebt sich Zeus Altar. Des Vaters hoher Gottheit leuchtet ein ewig waches Feuer, von Priestern angefacht. Stets ist des Gottes Herd von Opferblut befeuchtet, indem das Heiligtum von bunten Kränzen lacht. Hier war's, wo jetzt, durchdonnert vom Gerüchte und überwältigt von des Zornes Last, der Fürst sich niederwarf vor Amons Angesichte und flehend so zum Himmel rast. »Das duldest du«, ruft er, »mit allen deinen Blitzen, allmächt'ger Zeus, den Libyen verehrt, dem wir auf prächt'gen Polster sitzen, beim frohen Mahl der Traube Blut verspritzen? So ist's ein Irrlicht nur, was durch die Wolken fährt, so zittern wir umsonst vor deinem Donnerkeile? So ist's ein leerer Schall, ein nichtiges Geheule, was unser bebend Ohr dort oben rauschen hört? Ein flüchtig Weib, bedrängt, ein Obdach nur zu finden, erscheint in meinem Reich. Auf halb geschenktem Strand gelingt's ihr endlich, eine Stadt zu gründen. Die Ufer geb ich ihr zum Ackerland, schenk ihr großmütig alle Fürstenrechte, erröte nicht, um ihre Hand zu freien. Umsonst, ein Flüchtling kommt aus trojischem Geschlechte, den nimmt sie auf, des Sklavin will sie sein, und dieser Weiberheld mit seiner Knabenschar herausgeschmückt, mit seiner Lütchenmütze unwiderstehlich durch sein salbentriefend Haar, genießt nun seines Raubs in ihrem Fürstensitze, und wir, die mit verschwenderischer Hand das Fleisch der Rinder dir geschlachtet, gefürchtet über Meer und Land, wir werden ungestraft verachtet. Erhörung findet er vor Amons Angesicht, der blickt nach Tyros Stadt, wo reich durch ihre Herzen der Schmähsucht feil die Liebenden verschmerzen, winkt dann vor seinen Thron Cyllenius und spricht: Wohlan, mein Sohn, lass dich die Winde niederschwingen zu dem Dardanier, der in Karthago säumt und den verheißenen Thron im Arm der Lust verträumt, und eile, mein Gebot zu seinem Ohr zu bringen. Nicht, wie man jetzt ihn überrascht, verhieß ihn seine Mutter mir, die Göttin von Cythere, nicht, dass er schwelgen soll in Tyros Stadt, entriss sie zweimal ihn der Myrmidonenspeere. Das kriegerische Land, der reiche künftiges Grab, Italien, sollt er regieren, verherrlichen den Stamm, der ihm den Ursprung gab, und die bezwungne Welt in Sklavenketten führen. Kann solcher Größe Glanz sein Herz nicht mehr beleben? Will er für eignen Ruhm den Arm nicht mehr erheben? Warum mißgönnt er seinem Sohn unväterlich der Römer Thron? Was ist sein Zweck? Was hält in Tyros ihn vergraben, wo ein verjährter Hass den Untergang ihm droht? Er segle fort, er segle will ich haben, das ist mein ernstliches Gebot. Er spricht's, und was der große Vater ihm befohlen, lässt jener schleunig in Erfüllung gehen. Erst knüpft er an den Fuß die goldnen Flügelsohlen, die reißend mit des Sturmes Wehen ihn hoch wegführen über Meer und Land, fasst dann den Stab, der einwiegt und erwecket, der die Verstorbenen führt zu Lethes stillem Strand, zurückbringt und das Aug mit Todesnacht bedecket. Mit diesem Stab gebeut er dem Orkan, durchschwimmt der Wolkenmeer und lenkt der Stürme Wagen. Jetzt langt er bei der Stirn des rauen Atlas an und sieht im Fluge schon die schweren Schultern ragen, die hoch und steil den Himmel tragen. In der Gewölke schwarzem Kissen ruht sein fichtenstarres Haupt, jetzt von des Hagels Wut gepeitscht, jetzt von der Winde grimm geschlagen. Die Achsel deckt ein ew'ger Schnee, es starrt von tausendjährigem Eis umfangen, des Greisen schauervoller Bart, und Wetterbäche waschen seine Wangen. Hier hält Merkur zuerst die raschen Flügel an und ruht in sanftem Fall auf dem beeisten Zacken, wirft dann von des Gebirges Nacken mit ganzem Leib sich in den Ozean. So schwebt in tief gesenktem Bogen um fischbewohnter Klippenrand die Möwe längs dem Meeresstrand und netzt den niedern Fittich in den Wogen. So kam jetzt zwischen Meer und Land durch Libyens getürmten Sand vom mütterlichen Ahn Mercurius geflogen und brach mit schnellem Flug der Winde widerstand. Kaum weilt sein Flügelfuß in Tyros nächsten Gauen, so stellt Aeneas sich ihm dar, bemüht, die Mauern zu erneun und Türme zu erbauen. Ein Schwert mit Jaspis reich bezogen, glüht an seinem Gurt, hell flammt um seine Lenden ein Oberkleid, mit Purpurblut getränkt, von der Geliebten ihm geschenkt und reich mit Gold durchwirkt von ihren eignen Händen. Schnell tritt der Gott ihn an, so ruft er, Weiberknecht, so überrascht man dich, du baust Karthagos Feste, du gründest zierliche Paläste und dein Beruf, dein auf dich hoffendes Geschlecht, weg sind sie, weg aus deiner Seele? Merk auf, ich bringe dir Befehle vom Herrscher des Olymps, von jener furchtbaren Macht, vor der der Himmel bebt, des Erdballs Achse kracht. Von welcher Hoffnung Zauberseilen lässt sich dein müßger Fuß in Libyen verweilen, reizt dich des Ruhmes lorbeervolle Bahn nicht mehr, willst du für eignen Glanz nichts wagen? Warum soll dein aufblühender Askan der Größe, die ihm winkt, entsagen? Warum das Zepter sich entrissen sehn, das ihm beschieden ist, auf des Janikuls Höhn? Kaum schweigt der Gott, so ist er schon den Blicken der Sterblichen in dünne Luft entrückt. Mit schweigendem Entsetzen blickt Aeneas nach, ihm schauert's durch den Rücken, die Locken stehen bergan, im Munde stirbt der Laut. Durchdonnert von dem göttlichen Befehle, beschließt er schnelle Flucht und mit entschlossener Seele entsagt er seiner teuren Braut. Ach, aber wo der Mut, die Flucht ihr anzukünden, wo die Beredsamkeit, ein liebeflammend Herz zu heilen, von der Trennung Schmerz, wo auch den Eingang nur zu dieser Botschaft finden, nach allen Mitteln wird gespäht und von Entwürfe zu Entwürfe schwanken, die stürmisch wogenden Gedanken, bis endlich der Entschluss bei diesem Stille steht. Still soll Kloant versammeln alle Scharen, die Flotte ziehen in den Ozean, doch nicht den Zweck der Rüstung offenbaren, indessen sie in ihres Glückes Wahn nicht träumt, dass solche Bande können reißen, will er, die nahe Flucht ihr zu gestehen, der Augenblicke günstigsten erspähn. Mit Lust vollstrecken die, was sie der Fürst geheißen. Doch bald erriet, wer täuscht der liebe Seherblick, ihr ahnungsvoller Geist das drohende Geschick. Den Schlag, der später erst sie treffen soll, beschleunigt ihr fürchtend Herz, im Schoß der Ruhe selbst gepeinigt. Derselbe Mund, der so geschäftig war, das Glück der Liebenden den Völkern zu berichten, entdeckt ihr, dass der Troier Schar sich fertig macht, die Anker schnell zu lichten. So taumelt, wenn der Ruf der Orgien erschallt, die Mänas auf, wenn durch ihr glühendes Gehirne die nahe Gottheit braust und von Citherons Stirne das nächtliche Geheul der Schwestern widerhallt. So schweifte Dido nun durch Tyros ganze Weite im Wahnsinn ihrer Qual, bis sie erschöpft im Streite des Stolzes und der Leidenschaft mit diesen Worten den Trojaner straft. Verräter, ruft sie aus. Du hoffst noch zu verhehlen, was deine Brust doch zu beschließen fähig war. Du willst dich heimlich aus Karthago stehlen. Dich hält die Liebe nicht, Barbar, die Treue nicht, die du mir einst geschworen, die Unschuld nicht, die ich durch dich verloren, dich hält mein Tod, dich hält der Sterbeblick des Opfers, das du wirktest, nicht zurück. Im Winter selbst willst du die Segel spannen, willst dem Orkan zum Trotz von dannen, und ach, wohin? Nach einem fremden Strand zu Völkern, dir noch unbekannt. Ja, wäre nun dein Troja nicht gefallen, wär's noch das Land der väterlichen Hallen, dem du durchs wilde Meer entgegenziehst, Unmensch, und ich bin's, die du fliehst. Bei dieser Tränenflut, bei deiner Manneshand, weil ich an dich doch alles schon verloren, bei unserer Liebe frisch geflochtenem Band, bei Hymens jungen Freuden sei beschworen, empfingst du Gutes je aus meiner Hand, hat jemals Wonne dir geblüht in meinen Armen, lass dich erbitten, bleib, o hab Erbarmen mit meinem Volk, mit dem verlornen Land. Um deinetwillen hasst mich der Numide, um deinetwillen sind die Tyrier mir gram, um deinetwillen floh der Unschuld stolzer Friede auf ewig mich mit der entweihten Scham. Mein Ruf ist mir geraubt, die schönste meiner Kronen, der meinen Namen schon an die Gestirne schrieb. Mein Gast reist ab, mit Tod mich abzulohnen. Gast, das ist alles, was mir von dem Gatten blieb. Wozu das trauge Leben mir noch fristen, bis Jabas mich in seine Ketten zwingt, bis sich der Bruder zeigt, mein Tyrus zu verwüsten? Ja, läge nur, wenn dich die Flucht von dannen bringt, ein Sohn von dir an meinen Mutterbrüsten, säh ich dein Bild in einem Sohn verjüngt, in einem teuren Iulus mich umspielen, getröstet würd ich sein, nicht ganz getäuscht mich fühlen. Sie schweigt, und Zeus Gebot getreu bezwingt, mit weg gekehrtem Blick der Teukria die Qualen, mit denen still die Heldenseele ringt. Nie, rief er jetzt, werd ich mit Undank dir bezahlen, was dein beredter Mund mir in Erinnerung bringt. Nie wird Elisens Bild aus meiner Seele schwinden, solange Lebensglut durch meine Adern dringt, der Geist noch nicht verlernt hat, zu empfinden. Jetzt wen'ge Worte nur, nicht heimlich wie ein Dieb, o glaub das nicht, wollt ich aus deinem Reich mich stehlen. Wann maßt ich je mir an, mit dir mich zu vermählen? War's Hymen, der an deinen Strand mich trieb? Wer mir's vergönnt, mein Schicksal mir zu wählen, was von der Heimat mir nur irgend übrig blieb, mein Troja sucht ich auf, die Reste meiner Teuern mit frischer Hand, den Thron der Väter zu erneuern. Jetzt heißt Apolls Orakel nach dem Strand des herrlichen Italiens mich eilen, dort ist mein Hymen, dort mein Vaterland, kann dich die Tyrerin Karthagos Strand verweilen, den du erst kurz zum Eigentum gemacht, warum in aller Welt wird's Teukrian Verdacht, sich in Ausonien nach Hütten umzuschauen, auch uns stets frei, uns auswärts anzubauen. Nie breitet um die stille Welt die Nacht ihr trauriges Gewand, nie sticken die goldnen Sterne des Olympus Zelt, das nicht an Schießens Geist Entrüstung in den Blicken im Traumgesicht sich mahnend vor mich stellt. Mich straft ein jeder Blick, der auf den Knaben fällt, dass ich durch Zögern ihn von einem Thron entferne, der sein ist durch die Gunst der Sterne. Und jetzt gebeut der Götterbote mir das Nämliche, vom Herrn des Himmels selbst gesendet. Bei meinem Leben, Fürstin, schwör ich's dir, bei meines Sohnes Haupt, kein Wahn hat mich geblendet. Ich selbst sah ihn bei hellem Sonnenlicht in diese Mauern ziehn. Ich hörte seine Stimme. Drum quäl uns beide nicht mit undankbarem Grimme. Nicht freie Wahl entfernt mich, sondern Pflicht. Längst hatte sie, indem er sprach, den Rücken ihm zugekehrt und schaute wild um sich, dann misst sie schweigend ihn mit großen Blicken. Jetzt reißt der Zorn sie fort. Verräter, ruft sie, dich hätte Cypria, die Göttin sanfter Lüste, dich Dardanos gezeugt? In grausenvoller Wüste schuf Kaukasus aus rauen Felsen dich, und Tigermütter reichten dir die Brüste. Denn was verberg ich mir's, braucht's mehr Beweis? Hat einen Seufzer nur mein Jammer ihm entrissen, mein Schmerz nur einmal aufgetaut das Eis in seinem Blick? Erschüttert sein Gewissen, floß eine Träne nur, sein Leid mir zu gestehen? O, was empört mich mehr, sein Undank, diese Kälte? Gerechte Götter, nein, von eurem hohen Zelte könnt ihr dies nicht gelassen sehen. Trau einer Menschen, nackt an meinem Strande fand ich den Flüchtling, da er scheiterte. Zu wohnen gönnt ich ihm in meinem Lande, erhielt ihm die Gefährten, rettete der flotte Trümmer. O, mich bringt's von Sinnen, nun kommt ein Götterspruch, nun spricht Apoll, nun schickt Kronion selbst von des Olympus Zinnen Befehle nieder, grässlich, schauervoll. O freilich, das bekümmert die dort oben, das stört sie auf in ihrer goldnen Ruh. Doch sei's, wie's sei, ich schenke dir die Proben, geh immer, steure frisch dem Tiberstrome zu, noch leben Götter, die den Meineid rächen, auf sie vertraut mein Herz, geh, überlasse dich den Wellen nur, ich weiß, du denkst an mich, wenn zwischen Klippen deine Schiffe brechen. Abwesend eil ich dir in schwarzen Flammen nach, und schrecklich soll, wenn dieses Leibes Bande des Todes kalte Hand zerbrach, mein Geist dich jagen über Meer und Lande. Bezahlen sollst du mir entsetzlich, fürchterlich, ich hör es noch, wenn man mich längst begraben, im Reich der Schatten will ich mich an dieser Freudenbotschaft laben. Hier bricht sie ab, entreißt in schneller Flucht sich zürnend des Trojaners Blicken, der noch verlegen säumt und fruchtlos Worte sucht, des Kummers Größe auszudrücken. Besiegt von ihrem schweren Harm sinkt sie in ihrer Dienerinnen Arm, die auf ein Marmorbett sie niederlegen und den erschöpften Leib auf weichen Kissen pflegen. Wie feurig auch der Menschliche sich sehnt, durch sanfter Worte Kraft die Leidende zu heilen, wie mancher Seufzer auch den Heldenbusen dehnt, der Wink des Himmels heißt ihn eilen, und Amors Stimme weicht dem göttlichen Geheiß. Er fliegt zum Strand, wo der geschäft'ge Fleiß, der seinen brennt, die Schiffe flott zu machen. Schon tanzen auf der Flut die wohlverpichten Nachen. Noch ungezimmert bringen sie den Baum, so ernstlich gilt's, noch grün die Ruder hergetragen. Es lebt von Menschen, die zum Ufer jagen, vom Hafen bis zur Stadt, der ganze Zwischenraum. So wenn geschäftiger Ameisenscharen dem kargen Winter Nahrung aufzusparen, den Weizenberg zu plündern glühn und mit dem Raube dann in ihre Löcher fliehn. Der schwarze Trupp durchzieht die Schollen, bemüht, die Beute fortzurollen, auf schmalem Weg durch Gras und Kraut stemmt dort, die schweren Körner zu bewegen, sich mit den Schultern kräftiglich entgegen. Dem Dritten ist die Aufsicht anvertraut, der spornt das Heer und straft die Trägen, lebendig ist's auf allen Wegen. Wie war bei diesem Anblick dir zumut, Elisa, welche Seufzer schicktest du zum Olymp, als du des Eifers Glut von deiner hohen Burg am Meeresstrand erblicktest, vor deinem Angesicht die ganze Wasserwelt erzittern sahst, von rauen Schifferkehlen, grausame Leidenschaft, auf welche Proben stellt dein Eigensinn der Menschen Seelen? Aufs Neue wird der Tränenmacht erprobt, aufs Neu das stolze Herz den Siegen der Leidenschaft zum Opfer dargebracht. Wie sollte sie, eh alle Mittel trügen, hinuntereilen in des Grabes Nacht? Sieh, Anna, ruft sie aus, wie sie zum Hafen fliegen, wie's wimmelt an dem Strand. Sieh, sieh, die Schiffe sind bekränzt, die Segel rufen schon dem Wind. Hätt ich zu diesem Schlage mich versehen, so hätte ihn zu überstehen mir auch gewiß die Fassung nicht gefehlt. Drum noch dies einzige, dir schenkt er sein Vertrauen, dir noch allein, du darfst in seine Seele schauen, nie hat er eine Regung dir verhehlt, du weißt des Herzens Weichen auszuspähen, drum geh, den stolzen Feind noch einmal anzuflehen. Sag ihm, nie hab ich mich an Aules Strand verschworen mit dem Feind, sein Ilium zu schleifen, nie Schiffe mitgesandt, die Feste anzugreifen, des Vaters Asche nie aus ihrer Gruft entwandt. Warum schließt er sein Ohr hartherzig meiner Bitte? Er wachte doch, bis ein geneigter Wind ihm weht. Er wage doch die Fahrt nicht in des Winters Mitte. Dies sei der letzte Dienst, um den ihn Dido fleht. Nicht jenes alte Band will ich erneuern, das er zerriss, nicht hinderlich ihm sein, nach seinem teuren Latium zu steuern. Um Aufschub bitt ich ihn allein, um etwas Frist, den Sturm des Busens zu bezähmen, gelassener zu verschmerzen diesen Schlag. Noch diesen Dienst lass in das Grab mich nehmen, der deiner Liebe Maß an mir vollenden mag. So fleht die Elende, der Schwester heiße Zehren bringt Anna vor sein Ohr. Umsonst, die Götter wehren, sein fühlend Herz verschließt des Schicksals Macht. So wenn, den hundertjährigen Eichstamm umzureißen, die Alpenstürme wütend sich befleißen und brausend ihn umwehen, bis an den Wipfel kracht der Stamm, sie fassen heulend seine Glieder und von den Zweigen rauscht ein grüner Regen nieder. Er selbst hängt zwischen Klippen fest, so weit sein Wipfel aufwärts in den Himmel dreut, so tief dringt seine Wurzel in die Hölle, so ward von fremdem Flehen noch mehr von eignem Schmerz zerrissen, jetzt des Heldenherz, doch der Entschluss behauptet seine Stelle. Wie auch sein Herzen in allen Tiefen leidet, geschehen muß, wie das Geschick entscheidet. Verhaßt ist ihr fortan des Himmels Bogen, von grässlichen Erscheinungen bedroht, vom Schicksal selbst zum Abgrund hingezogen, beschließt die Unglückselige den Tod. Einst, als sie den Altar beschenkt mit frommen Gaben, verwandelt jählings sich des heil'gen Weines Flut, entsetzliches Gesicht in Blut, und dies Geheimnis ward mit ihr begraben. Auch stand den Mahnen des Gemahls geweiht im Hause eine marmorne Kapelle, verehrt von ihr mit frommer Zärtlichkeit, geschmückt mit manchem Laub und glänzend weißem Felle. Von hier aus hörte sie, wenn alles ringsum schlief, des Gatten Ton, der sie mit Namen rief, und einsam wimmerte auf hohem Dach die Eule, ihr todweissagendes Geheule. Auch manch Orakel wird in ihrem Busen wach, in Nähens Schatten selbst scheucht sie mit wildem Blicke all der Geängstigten in Träumen drohend nach, und einsam stets bleibt sie zurücke, ihr deucht, sie wandle hin auf menschenleerer Flur, sie ganz allein auf einem langen Pfade und suche ihrer Türer Spur längs dem verlassenen Gestade. So sieht Pentheus Fieberwahn die Schar der Furien ihm nahn, zwei Theben um sich her, zwei Sonnen aufgegangen, so ruft der Bühnenkunst Orestens Bild hervor, wenn mit der Fackel ihn und fürchterlichen Schlangen der Mutter Schatten jagen, der Rache Schwesternchor, gespien aus dem Schlund der Hölle, ihn angraust an des Tempels Schwelle. Als jetzt ein Raub der schwarzen Eumeniden Elisa sich dem Untergang geweiht, auch über Zeit und Weise sich entschieden, tritt sie die Schwester an mit falscher Heiterkeit, lässt im verstellten Aug der Hoffnung Strahlen blitzen, tief scheint der lange Sturm des Busens jetzt zu ruhen. Geliebte, freue dich, ein Mittel weiß ich nun, ihn zu vergessen oder zu besitzen. Am fernen Mohrenland, dort, wo des Tages Flamme sich in des Weltmeers letzte Fluten neigt, wo unterm Himmel sich der Atlas beugt, wohnt eine Priesterin aus der Massyler Stamme. Ihr ist der Hesperidenhaus vertraut, sie hütete die heil'gen Zweige, besänftigte mit süßem Honigteige des Drachen Wut und mit dem Schlummerkraut. Die rühmt sich jedes Herz, verletzt von Amors Pfeilen, durch ihres Zaubers Kraft zu heilen. Auf andere drückt sie selbst den Pfeil des Kummers ab. Sie zwingt in ihrem Lauf die Ströme stillzustehen. Die Sterne kann sie rückwärts drehen und Nachtgespenster ruft sie aus dem Grab, zerreißt der Erde brüllend Eingeweide und zieht den Eichbaum von des Berges Heide, dass es bis dahin mit mir kommen muß, bei deinem teuren Haupt, bei Zeus Olympius. Es fällt mir schwer, doch jetzt kann Zauber nur mich retten. Drum, Liebe, richte still mir einen Holzstoß auf im innern Hof des Hauses, lege drauf das Schwert, jedweden Rest des Schändlichen, die Betten, wo meine Unschuld starb, die Priesterin gebeut, zu tilgen jede Spur, die mir sein Bild erneut. Sie spricht's, und Todesblässe deckt ihr Angesicht. Doch daß in diesem Schleier der Schwester eigne Leichenfeier sich birgt, bleibt Annens blödem Sinn versteckt. In der Verzweiflung tiefen unerfahren besorgt sie Schlimmres nicht, als was Elisens Gram beim Tod des ersten Gatten unternahm. Drum säumt sie nicht, der Schwester zu willfahren. Bald steht durch ihrer Hände Fleiß ein großer Holzstoß aufgerichtet, aus Fackeln und aus dürrem Reis im innern Hofraum aufgeschichtet. Ihn schmückt die Königin, wohlwissend, was sie tut, mit einem Kranz und der Zypresse traugen Ästen, und hoch auf ihrem Brautbett ruht des Trojas Bild und Schwert mit allen Überresten. Auf jeder Seite zeigt sich ein Altar, und in der Mitte steht mit aufgelöstem Haar die Priesterin in heil'ge Wut verloren. Ihr fürchterlicher Ruf durchdonnert selbst die Nacht des Erebus, des Chaos wilde Macht, ein ganzes Heer von Göttern wird beschworen, Persephoneens dreifache Gewalt, Dianens dreimal wechselnde Gestalt. Die Fluten des Avernus vorzustellen, besprengt sie den Altar mit heil'gen Wellen. Nach jungen Kräutern wird gespäht, die von des Giftes schwarzen Tropfen schwellen, beim Mondlicht mit der Sichel abgemäht. Auch forscht man nach dem Liebesbissen, der auf der Fohle jungem Haupt sich bläht, dem Zahn des Mutterpferds entrissen. Sie selbst, das Opferbrot in frommer Hand, mit bloßem Fuß, mit losgebundenem Gewand, zum Tod entschlossen steht an den Altären des Himmels Zorn, der Götter Strafgericht, auf ihres Mörders Haupt herabzuschwören, und schützt ein Gott der Liebe fromme Pflicht, der Treue heiliges Versprechen, ihn ruft sie auf, zu strafen und zu rächen. Gekommen war die Nacht, und alle Wesen ruhten erschöpft im süßen Arm des Schlafs. Tief schweigt der Wald, gelegt hat sich der Zorn der Fluten, zur Mitte ihrer Bahn die Sterne sich geneigt, der Vögel bunter Chor verstummt, die Flur, die Herden, was sich in Sümpfen birgt und in der Wälder Nacht vergisst der Arbeit und Beschwerden, gefesselt von des Schlummers Macht, nur deines Busens immer wachen Kummer, unglückliche Elisa, schmilzt kein Schlummer, nie wird es Nacht auf deinem Augenlid, empfindlicher erwachen deine Schmerzen, aufs Neu entbrennt in deinem Herzen der Kampf, den ach, Verzweiflung nur entschied. Jetzt Raub des Grimms, jetzt ihres Kummers Beute, beginnt sie so in diesem innern Streite. Unglückliche, ruft sie, was soll nunmehr geschehen? Gehst du von neuem dich den Freiern anzutragen, die du verächtlich ausgeschlagen und der Nomaden Hand fußfällig zu erflehen? Gehst du den Teukriern als Magd dich anzubieten? Du kennst ja ihre Dankbarkeit, du solltest wissen, wie bereit sie sind, empfangene Opfer zu vergüten. Und öffnen sie dir wohl der Schiffe stolzen Schoß? Sei's auch, du könntest diese Schmach verschmerzen? So wenig weißt du, wie gewissenlos Laomedontia mit Treu und Glauben scherzen? Folgst du den stolzen Ruderern allein? Holst du mit deinen Tyriern sie ein? Und kaum aus Sidons Stadt gewaltsam fortgezogen, vertraust du sie aufs Neu dem Spiel von Wind und Wogen? Nein, stirb, wie du verdient. Das Schwert befreie dich, dir dank ich meinen Fall. Du, Schwester, gabest mich dem Feinde preis, von meinem Flehen bestochen. Konnt ich nicht schuldlos von Begierden rein, nicht frei von Hymens Band, mich meines Lebens freuen? Mein Wort hab ich, Sichäus, dir gebrochen, geschworen deinem heiligen Gebein, erzürnter Geist, du wirst gerochen. So quälte jene sich, indes auf hohem Schiff entschlossen und bereit, Karthagos Strand zu räumen, Aeneas schlief. Ihm zeigte sich in Träumen dasselbe Bild, das jüngst mit Schrecken ihn ergriff, und bringt denselben Auftrag wieder, dem Flügelboten gleich an Stimme, an Gestalt, dasselbe blonde Haar, das Maiens Sohn umwallt, derselbe schlanke Bau der jugendlichen Glieder. »Ist's möglich?« ruft er. »Göttinsohn, an des Verderbens Rand kannst du des Schlummers pflegen? Siehst die Gefahren nicht, die ringsum dich bedrohen, und hörst die Winde nicht, die deine Segel regen? Von wilder Wut empört sind jene, dich mit List, mit unentrinnbarem Verderben zu umschlingen. Du eilst nicht mit des Windes Schwingen davon, da dir noch Flucht verstattet ist? Grüßt dich Aurora noch in diesem Land, so siehst du weit und breit die Wellen mit Schiffen überdeckt, den ganzen Meeresstrand von machtbegierigen Fackeln sich erhellen. Flieh ohne Aufschub, flieh, veränderlich ist Frauensinn und nimmer gleicht er sich. Er spricht's und fließt in Nacht dahin. Voll Schrecken fährt jener aus dem Schlaf und eilt, sein Volk zu wecken. Wacht auf, geschwind, ergreift die Ruder, spannt die Segel aus. Ein Gott vom Himmel her gesandt, treibt mich aufs Neu, nicht länger mehr zu weilen, die Stränge zu zerhauen, die Abfahrt zu beeilen. Wer du auch seist, erhabne Gottheit, ja, frohlockend folgen wir dem Wink, den du gegeben, verleih uns Schutz, o sei uns hold und nah, lass über unserm Haupt geneigte Sterne schweben. Er spricht's, und aus der Scheide blitzt sein flammend Schwert und trennt des Ankers Seile. Ihm folgt die ganze Schar, von gleicher Glut erhitzt, rafft alles fort und treibt und rennt in voller Eile. Schnell ist die ganze Küste leer, verschwunden unter Schiffen das Meer. Es keucht der Ruderknecht und quirlt zu Schaum die Wogen. Zahllose Furchen sind durchs blaue Feld gezogen. Und jetzo windet sich aus Titons goldnem Schoß des Morgens junge Göttin los und überströmt die Welt mit neugeborenen Strahlen. Aus ihren Fenstern sieht mit silberfarbem Grau die Königin den Horizont sich malen, sieht durch der Wasser fernes Blau die Flotte schon mit gleichen Segeln fliegen, die Küste leer, den Hafen öde liegen. Da schlägt sie mit ergrimmter Hand die schöne Brust, zerrauft die gelben Locken. Allmächt'ger Zeus, ruft sie erschrocken, er geht, er flieht von meinem Strand. Dem Fremdling ging es hin, mich straflos zu verspotten, bewaffnet nicht ganz Tyros mein Geheiß? Auf! Reißt aus dem Werfte meine Flotten, bringt Fackeln, rudert frisch, gebt alle Segel preis. Wo bin ich? Weh, was für ein Wahnsinn reißt mich fort! Jetzt hat dein feindlich Schicksal dich ereilet, Unglückliche! Da galt's, da war der rechte Ort, als du dein Reich mit ihm geteilet. Das also ist der Held voll Treu, voll Edelmut, der seines Vaters Last auf fromme Schultern lud, der mit sich führen soll auf allen seinen Bahnen die Heiligtümer seiner Ahnen. Konnt ich in Stücken ihn nicht reißen, nicht zerstreuen im Meer ihn und sein Volk, nicht seinen Sohn erwürgen, auf Tischen ihm zum Mahl? Wo aber meine Burgen, dass er nicht siegte? Mocht es immer sein, was fürchtet, wer entschlossen ist zu sterben. Sein Lager steckt dich an mit einer Löwin Wut, vertilgte Vater, Sohn, die ganze Schlangenbrut und teilte dann frohlockend ihr Verderben. O du, vor dessen Strahlen Angesicht kein Menschenwerk sich birgt, erhabnes Licht, du Gattin Zeus, die meine Leiden kenne, du Hekate, die man durch Stadt und Land auf finstern Scheidewegen heulend nennet, ihr Furien, ihr Götter, deren Hand die Sterbende sich weiht, vernehmt von euren Höhen der Rache Aufgebot, neigt euch zu meinem Flehen. Muß der Verworfene doch zum Ufer sich noch ringen, ist dem Verhängnis nichts mehr abzudingen, ist's Jovis unabänderliches Wort, o so erduld er alle Kriegesplagen. Von einem tapfern Volk aus seinem Reich geschlagen, gerissen aus des Sohnes Armen, such er bei Fremdlingen Erbarmen und sehe schaudernd der Gefährten Mord. Und fügt er sich entehrenden Verträgen, so mög er nimmer sich des Throns noch Lebens freuen, er falle vor der Zeit. Dies sei mein letzter Segen, mit diesem Wunsch geh ich dem Styx entgegen. Im Sande liege grablos sein Gebein, dann, Tyrier, verfolgt mit ew'gen Kriegeslasten den ganzen Samen des Verhassten, dies soll mein Todesopfer sein. Kein Friede noch Vertrag soll jemals euch vereinen. Ein Rächer wird aus meinem Staub erstehen. in ihren Pflanzungen mit Feuer und Schwert erscheinen, früh oder spät, wie sich die Kräfte tüchtig sehn. Feindselig drohe Küste gegen Küste, rachgierig türme Flut sich gegen Flut, Schwertblitze gegen Schwert, der späten Enkelbrüste entflamme unversöhnte Wut. Sie sprach's und sann voll Ungeduld die Bande des traurigen Lebens zu zerreißen, rief Sichäus Amme, ihre eigne schlief den langen Schlummer schon im mütterlichen Lande. Lass, spricht sie, teure Base, schnell die Schwester sich mit frischem Quell benetzen, sag ihr an, dass sie die Tiere und die bewussten Opfer zu mir führe. Du selbst, Geliebte, säume nicht, mit frommer Binde dir die Schläfe zu verhüllen. Ich will des angefangenen Opfers Pflicht dem unterirdischen Zeus erfüllen und meinen Gram auf ewig stillen. Sogleich flammt mit dem Bösewicht der Holzstoß in die Luft. Sie spricht's, und sonderweile wankt jene fort mit ihres Alters Eile. Sie selbst, zur Furie entstellt vom grässlichen Entschluss, der ihren Busen schwellt, mit bluterhitztem Aug, gestachelt von Verlangen, der Farben wechselnd Spiel auf krankhaft zuckenden Wangen, jetzt flammrot, jetzt vom nahenden Geschick durchschauert, bleich wie eine Büste stürzt in den innern Hof und, Wahnsinn in dem Blick, besteigt sie das entsetzliche Gerüste, reißt aus der Scheide des Trojaners Schwert, ach, nicht zu diesem Endzweck ihr geschenket, doch als ihr Blick sich auf Aeneens Kleider senket und auf das wohlbekannte Bette kehrt sie schnell in sich, verweilt bei diesem teuren Orte, lässt noch einmal den Tränen freien Lauf, schwingt dann aufs Bette sich hinauf und scheidet von der Welt durch diese letzten Worte. Geliebte Reste, Zeugen meiner Freuden, solang's dem Glück den himmlischen gefiel, entbindet mich von meinen Leiden, empfangt mein fließend Blut, auf euch will ich verscheiden, ich bin an meines Lebens Ziel, vollbracht hab ich den Lauf, den mir das Los beschieden, jetzt fliehet aus des Lebens wildem Spiel mein großer Schatten zu des Grabes Frieden. Gegründet hab ich eine weltberühmte Stadt und meine Mauern sah ich ragen. Bestraft hab ich des Bruders Freveltat, der Rache Schuld dem Gatten abgetragen. Ach, hätte nie ein Segel sich aus der Trojaner fernem Lande gezeigt an meines Tyros Strande, wer war glückseliger als ich? Sie spricht's und drückt ins Kissen ihr Gesicht. Und ohne Rache, ruft sie, soll ich fallen? Doch will ich fallen, doch, gerächet oder nicht, so ziemt's, ins Schattenreich zu wallen. Es sehe der Barbar vom hohen Ozean mit seinen Augen diese Flammen steigen und nehme meines Todes Zeugen zum Plagedämon mit auf seiner Wogenbahn. Ehe diese Worte noch verhallen, sehn ihre Frauen sie durchrannt vom spitzgen Stahl zusammenfallen, das Schwert mit Blut beschäumt, mit Blut die Hand. Ihr Angstgeschrei schlägt an die hohen Säulen der Königsburg. Sogleich macht des Gerüchtes Mund die grauenvolle Tat mit tausendstimm'gem Heulen dem aufgedonnerten Karthago kund. Da hört man von Geschrei, von jammervollem Stöhnen, von weiblichem Geheul die hohlen Dächer dröhnen, des Äthers hohe Wölbung heult es nach. Nicht fürchterlicher konnt es tönen, wenn in Karthagos Tor die Flut der Feinde brach, das alte Tyros fiel, der Flammen wilde Blitze sich fressend wälzten durch der Menschen Sitze und durch der Götter heilges Dach. Geschreckt durch den Zusammenlauf der Menge, durchschauert von dem grässlichen Gerücht, stürzt Anna halb entseelt sich durchs Gedränge, zerfleischt mit grimmigen Nägeln das Gesicht, die Brust mit mörderischen Schlägen. Das also war's, ruft sie der Sterbenden entgegen, mit Arglist fingst du mich, dazu der Opferherd, dazu das Holz und des Trojaners Schwert. Weh mir Verlassenen, wen soll ich zuerst beweinen, Unzärtliche, warum verschmähtest du im Tod die Schwester zur Begleiterin? Vereinen sollt uns derselbe Stahl von beider Blute rot. Fleh dich darum die Götter an, erbaute, dass ich allein dich deinem Schmerz vertraute, dies Holzgerüste? Weh! Mich ziehst du mit ins Grab, dein armes Volk, dein Reich, dein Tyros mit hinab. Gebt Wasser, gebt, dass ich die Wunden wasche, mit meinen Lippen ihn erhasche, wenn noch ein Hauch des Lebens auf ihr schwebt. Sie ruft's und steht schon oben auf den Stufen, stürzt weinend an der Schwester Hals, bestrebt, an ihrer warmen Brust ins Leben sie zu rufen, die schon der Frost des Todes überflogen, zu trocknen, mit dem Kleid des Blutes schwarze Wogen. Umsonst versucht, aus weit gespaltenem Munde pfeift unter ihrer Brust die Wunde, umsonst die Sterbende den schwer beladenen Blick dem Strahl des Tages zu entfalten, rafft dreimal sich empor, von ihrem Arm gehalten, und dreimal taumelt sie zurück, durchirrt, das süße Licht der Sonne zu erspähen, des Äthers weiten Plan, und seufzt, da sie's gesehen. Erweicht von ihrem langen Kampf gebeut Saturnia der Iris fortzueilen, der Glieder zähe Bande zu zerteilen, zu endigen, der Seele schweren Streit, denn da kein Schicksal, kein Verbrechen, Verzweiflung nur sie abrief vor der Zeit, so hatte Hekate den unterirdischen Bächen das abgeschnittene Haar noch nicht geweiht. Jetzt also kam in tausend Farben Bogen der Sonne gegenüber, feucht von Tau, die goldbeschwingte durch der Lüfte grau, herab aufs Haupt der Sterbenden geflogen. Dies weih ich auf Befehl der Gottheit dem Kozyd, ruft sie, vom Leibe frei mag sich dein Geist erheben. Sie sagt's und löst die Locke, schnell entflieht der Wärmerest und in die Lüfte rinnt das Leben.